Brexit means Brexit. And we're going to make a success of it. Brexit bedeutet auch Brexit. Sie würden daraus eine Erfolgsstory machen, so das immer wiederholte Credo der Regierung May. Kurios, eine Premierministerin, die für den Verbleib in der EU war, ebnet jetzt den Weg für den Austritt. Mit einem Parlament, in dem fast 3/4 der Abgeordneten den Brexit nicht wollen, aber ihn am Ende absegnen müssen. Immerhin hat Theresa May 3 gestandene Kämpfer für den Brexit in entscheidende Ressorts ihres Kabinetts berufen. Außenminister Boris Johnson, Handelsminister Liam Fox und David Davis als Minister für den Ausstieg aus der EU, kurz Brexit-Minister. Als das Unterhaus in der vergangenen Woche aus den Sommerferien zurückkehrte, sollte Davis sagen, wie sich die Regierung den Austritt vorstelle. People want to know what Brexit will mean. Simply it means leaving the European Union. Die Leute wollten natürlich wissen, was der Brexit bedeutet. Nun, ganz einfach, dass man eben die Europäische Union verlassen werde. So die Antwort des Brexit-Ministers, die nicht jeden zufriedenstellte. Er fügte hinzu, der Ausstieg aus der EU könnte zur kompliziertesten Angelegenheit aller Zeiten werden und sicher noch schwieriger als die Lösung der Schleswig-Holstein-Frage im 19. Jahrhundert. This is likely to be the most complicated negotiation of modern times. It may be the most complicated negotiation of all times. I mean, by comparison, Schleswig-Holstein is an O-level question. Nun also der Brexit. Minister Davis fing damit schon mal an. Im europäischen Binnenmarkt werde man wohl nicht bleiben können, weil man ja die Zuwanderung aus der EU unter Kontrolle bekommen wolle. If a requirement of membership is giving up control of our borders, I think that makes it very improbable. Liam Fox, der Minister für internationalen Handel, ist schon lange vom besseren Leben außerhalb der EU überzeugt und brennt jetzt darauf, eigene Freihandelsabkommen mit allen möglichen Staaten der Welt abzuschließen. Doch bisher ist kein Land auf sein Drängen eingegangen. Deswegen hatte er Zeit, bei einer internen Veranstaltung der konservativen Partei schon mal präventiv die britischen Unternehmer für eine mögliche Talfahrt der Wirtschaft verantwortlich zu machen. We have become too lazy. Die britischen Unternehmer seien zu dick und zu faul und würden freitagnachmittags lieber Golf spielen, als für den Export ihrer Produkte zu arbeiten, so der neue Handelsminister. Seine Chefin, die Premierministerin, ließ mitteilen, das sei die persönliche Meinung des Herrn Fox und nicht die Haltung der Regierung. Das gelte übrigens auch für die Einschätzung des Herrn Davis, dass man den europäischen Binnenmarkt verlassen werde. Für Theresa May ist das noch längst nicht beschlossene Sache. Eine schlüssige Brexit-Strategie klingt anders. Kein Wunder, dass die Premierministerin das Austrittsschreiben in diesem Jahr nicht mehr nach Brüssel schicken will. Vielleicht aber im kommenden Jahr, frühestens.